des Ohr, zaubern die herrlichsten Märchen hervor, flüstern und locken und lachen dir zu, Märchen der Liebe so schön nur wie du. Wenn sie dann heller klingen, himmelhoch jauchzen singen, fühlst du wie Armi dein Wort und dein Blick gegen ein bisschen Musik. Ich singe mein Lied heute nur für dich, ob du mich liebst, frag der Wahrheit. Fliegen dir zu mit der Musik.